Brücken bauen ist eine unabweisbare Notwendigkeit, wenn man innerhalb der NATO Einigkeit herstellen will. Und in der Frage der künftigen Zusammenarbeit mit Russland galt es, solch eine Brücke zu bauen. Denn der litauische Außenminister hatte am Morgen noch unüberhörbar erklärt, dass er die Wiederaufnahme der Gespräche im NATO-Russland-Rat für verfrüht halte. Ich denke, es ist verfrüht, um die formalen Gespräche wieder aufzunehmen. Wir sollten die Zeit bis zum Gipfel nutzen und Russland zu mehr Kooperation auffordern. Und ich würde auch gerne einen größeren Fortschritt beim Zugang der internationalen Beobachter in Südossetien und Abchasien sehen. Doch der frische Wind aus Amerika, von dem der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier sprach, sollte auch diesen Widerstand brechen. Wir haben immer mehr Bereiche, von denen wir glauben, dass wir da auf eine Zusammenarbeit mit Russland angewiesen sind, wenn wir weiterkommen wollen, erklärte US-Außenministerin Hillary Clinton und nannte mit dem Antiterrorkampf oder dem gegen die Piraten, der Abrüstung und der Rüstungskontrolle und nicht zuletzt den Krisenherden in der Welt markante Beispiele dafür. Wir müssen uns da entschlossen zeigen, unsere vorhandenen Differenzen klar anzusprechen und dennoch versuchen, ein gemeinsames Fundament zu finden. Das ist zumindest unsere Absicht und ich glaube, dass unsere Alliierten das auch verstehen werden. Das Frohlocken des deutschen Außenministers hatte zudem einen realen Hintergrund. Deutschland hatte gemeinsam mit den Vereinigten Staaten ein Papier mit 9 Prinzipien für die Solidarität mit den osteuropäischen NATO-Staaten formuliert, das den kritischen Stimmen den Weg erleichtern sollte. Das scheint jetzt die Brücke zu sein, die trägt, die Litauen geht. Insofern haben wir vereinbart, dass der NATO-Russland-Rat seine Tätigkeit so bald wie möglich nach dem Jubiläums-NATO-Gipfel wieder aufnimmt, erklärte Frank-Walter Steinmeier nach den Gesprächen. In dem Papier ist von der unteilbaren Bündnissolidarität die Rede, sowie von der NATO-Perspektive für die Ukraine und Georgien, auf die in Osteuropa viel Wert gelegt wird, und dass man im kritischen Dialog die Partnerschaft mit Russland ausbauen müsse. Der Ort dafür soll der NATO-Russland-Rat sein, sagte NATO-Generalsekretär Jaap Scheffer. Da gibt es breite Zustimmung, dass der NATO-Russland-Rat kein Gutwettergremium ist, aber auch, dass das Wetter noch nicht wieder gut ist. In anderen Worten, das ist ein Forum, in dem man die Themen diskutiert, bei denen man nicht übereinstimmt, manchmal fundamental nicht übereinstimmt, und ein Gremium, in dem man zusammenarbeiten kann. Eine Botschaft, die Hillary Clinton sicherlich gerne mit nach Genf nehmen wird, wo sie morgen mit dem russischen Außenminister Lavrov zusammentreffen wird. Afghanistan stand bei diesem Treffen gar nicht so sehr im Zentrum, auch wenn der Appell nicht fehlen durfte, dass die bevorstehenden Wahlen, bei der die NATO, ohne sich einmischen zu wollen, ganz hinter der afghanischen Wahlkommission und dem Termin im August steht, einer verstärkten militärischen Absicherung durch zusätzliche Soldaten bedürfen. Die US-Außenministerin kündigte zudem an, dass auch der Iran zur internationalen Afghanistan-Konferenz Ende März eingeladen werden soll.